Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern und David. Weißt du, was ich in den Trends gesehen habe? Was einen ganz neuen Trend in den Trends entdeckt. Und zwar auf einem englischen Kanal war in den Trends ein Mann, der taucht in einem See und findet da mega krasse Sachen. Weißt du, so Drogen und Feuerzeuge und Sachen, die Leute da einfach irgendwie verloren haben. Und einen Tag später in den deutschen Trends auf Platz 1 hat zufällig Simon Desue sich gedacht, was drehe ich heute für ein Video? Ach, ich gehe mal an einen Fluss und gucke, was ich da so finde oder an den See. Und findet da ganz zufällig im Gebüsch eine Waffe. Also nicht mal im See. Nee, genau, die lag am, hätte er tauchen müssen. Er hat keine Zeit, sich da vorher vorzubereiten. Er hat das ja erst einen Tag vorher erfahren, dass er am nächsten Tag dieses Video dreht. Ja. Hat eine Waffe gefunden da und Drogen und ganz viele böse Sachen. Keine Ahnung, Drogen. Aber er hat auf jeden Fall eine Waffe gefunden. Was halt echt einfach lustig ist, weil das halt einfach so, die liegt dann einfach da. Da sieht er, Und der erste Kommentar war so, hey, ich glaube, die hast du da selber versteckt. Ich hatte bei Twitter gesehen, dass jemand das gepostet hat und meinte so, ey, wenigstens ist die Zielgruppe schlau genug zu sehen, dass es ein Fake ist. Ja. Aber trotzdem ist das Like-Verhältnis überwiegend positiv. Ja, das war auf Platz 1 in den Trends. Und das Ding ist auf Platz 1 in den Trends. Die Verdummungsmaschine Simon Desue ist wieder komplett am Blasen und am Rollen. Das, was ich neu schon sagte, der Typ ist momentan so produktiv wie, glaube ich, nie zuvor. Jeden Tag ein Video. Was auch immer da jetzt gerade, egal welche frische Idee gerade irgendwo auf der Welt entsteht, wir haben sie morgen auf Deutsch und in Scheiße von Simon Desue. Danke dafür. Ja. Wir haben heute aber noch, wir wollen uns gar nicht zu sehr lange mit Simon Desue aufhalten. Nicht. Wir haben noch wichtige Themen. Du hast Promi Big Brother geguckt, während ich in Wien herumgesprungen bin. Wir haben uns mit den rechtsextremen Content-Creatern in den Trends beschäftigt. Die regen mich schon lange auf. Ja, wir haben zu der MeToo-Sache gibt es ein kleines Update. Und der Webvideopreis bekommt in Sachen Scheißigkeit eins oben drauf gesetzt. Kriegt nur eins oben drauf gesetzt. Also es ist wirklich krass. Wir haben diese Woche, es ist wirklich buntes Thema. Ja, zu Trump gibt es auch ein kleines Update. Oh, krass. Dann lass uns mal gleich einsteigen. Ich würde ganz kurz mal erklären wollen, alle, die jetzt dachten, sie fahren, ich habe nämlich eine junge Dame gesehen, die hatte gepostet so, oh Mensch, ich bin jetzt auf der Gamescom, hatte ein Bild von uns beiden geteilt, wo wir beide mit ihr zusammen drauf sind, auf der Gamescom von, ich glaube, vor 2 Jahren und meinte, ach, ob ich die Lästerschwestern dieses Jahr wieder treffe. Das habe ich ganz häufig die Frage bekommen, seid ihr denn da? Und ich kann jetzt sagen, ja, wir sind nicht da. Wir beide sind nämlich in Berlin geblieben dieses Jahr. Warum ist vielfältig? Tatsächlich, bei mir ist so ein bisschen so eine grundlegende Müdigkeit, was die Gamescom angeht, eingetreten. Bei dir noch nicht so? Nee, ich wäre gern hingegangen, aber ich hatte halt kein Outlet dieses Jahr. Also letzten Jahr hatten wir immer Nerdscope und so weiter und ich habe jetzt aktuell jetzt irgendwie keinen Gaming-Kanal, auf dem ich Content produziere und deswegen macht es irgendwie keinen Sinn, da hinzugehen, weil Termine zu machen und dann mit den Publisher, die fragen dann immer, ja, wofür publizierst du denn? Ja, genau. Für Dings. Instagram-TV. In mein Kopf drinne. Ja. Also, Genau. Das ist schwierig so. Deswegen, ich frage zum Beispiel auch gerade gar keine Spielemuster an, weil ich mir auch immer denke, so das einzige Mal, wo ich Spiele erwähne, ist am Ende des Jahres in meinen Top-Listen, wenn die Spiele denn gut genug waren. Das heißt, ich muss jetzt wirklich Geld ausgeben für Spiele, stell dir das mal vor. Wie so ein Noob. Normaler Mensch. Ja, was ist denn da los? Ja, tatsächlich, wir hatten ja überlegt oder wurden gefragt, nach unserer Live-Show kam der Veranstalter auf uns zu und meinte, Jungs, wollt ihr nicht während der Gamescom eine Show machen? Das Problem daran wäre aber gewesen, weil wir hatten ja einige, die aus Köln kamen und meinten so, hey, wäre cool, wenn ihr das auch hier machen könntet. Aber wir haben uns halt gedacht, ist das wirklich so, dass Leute, die nach Köln fahren, um Geld für die Gamescom auszugeben, Geld für ein Hotel vielleicht ausgeben oder sogar mehrere Tage da bleiben, dass die dann abends noch Lust haben, aus dem Gamescom-Gelände raus zum Gloria Theater. Brauchst du alleine 3 Stunden, um aus dem Gamescom-Gelände rauszugehen. Ja. Dann gibt es da kein Essen, das heißt, du musst auch noch irgendwie Abendessen vorher. Also es wäre einfach ein Chaos gewesen, glaube ich. Für genau, und wir waren uns nicht sicher, ob das wirklich Sinn macht während der Gamescom und wollten auch jetzt so schnell nicht wieder schon mit einer Live-Show um die Ecke biegen. Weswegen wir dann letzten Endes gesagt haben, ach, bleiben wir doch mal in Berlin, machen wir doch mal diesen wundervollen Podcast weiter und gehen dann wieder zur Gamescom. Also ich will erst dann wieder zur Gamescom, wenn wir ein cooles Gaming-Format vielleicht haben und ich mir dann, weil es hätte echt ein paar Spiele gegeben jetzt, so Darksiders, ich hatte gesehen, dass sie das neue, dass man auch anspielen kann, dieses Sekiro, das neue von From Software, das so ein bisschen dieser Dark Souls-Nachfahre ist. Hätte ich schon ganz gerne gespielt. Es sind einige Titel, auf die ich mich freue, aber Das machen wir dann, wenn sie raus sind. Ja. Ja, ich würde sagen, vielleicht schreiben wir mal was Leichtem ein. Wir haben heute ein paar härtere Sachen. Und zwar Promi Big Brother. Ich habe es extra nicht geguckt, weil oder anders, ich war nicht da. Ich musste nach Wien am Wochenende. Es läuft ja jeden Abend, ne? Also jeden ja. Abend läuft Promi Big Brother. Also hast du jeden Abend geguckt? Nein. Ich habe am ersten geguckt und, glaube ich, am dritten Tag. Ja. Wo ich zum ersten Mal in meinem Leben so eine ganze Folge von Anfang bis Ende durchgestanden. Da geht ja fast 4 Stunden. 4 Stunden? Ja, es geht von 20.15 Uhr bis 23.55 Uhr, zumindest am Premiere-Tag. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen später. Aber es war mega faszinierend, weil es einfach, also zum einen richtig langweilig war. Ja. Also es passiert einfach nichts. Es ist einfach super lame. Gerade die erste Folge ist immer so Einzug. Ja. Und ganz, ne, und dann auch so etappenweise, und sie machen da so ein Riesengeschiss drauf. Und das Witzige dabei ist, dass diese ganzen F-Prominenten da einziehen und genau dasselbe durchleben wie wir alle. Nämlich sich denken, wer ist diese Person? Und das ist kein Witz. Ich habe das wirklich erlebt. Da sind nur Leute, die ich nicht kannte, also bis auf Katja. Und Cora Schumacher. Cora Schumacher, also die kannte ich auch nicht, ich wusste, wer sie ist, aber ich hätte sie jetzt auch nicht erkannt, wenn ich auf der Straße getroffen hätte. Die ziehen da ein, es gibt einen so einen Typen, der ist, glaube ich, Leichtathletik-Europameister oder sowas. Yeah. Und es gab mehrmals so den Fall, und gerade bei ihm war es, glaube ich, sehr offensichtlich, wo sie ihn so gefragt haben. Also man sieht so, und woher kenne ich dich? Und der so, ja, hallo, ich bin, und die so, okay, das ist jetzt also auch schon Promi, okay. Und dann so, oh, sie kannten mich nicht, voll scheiße, ist voll, was soll denn das? Hat er dann in diesen Interviews gesagt, ja, die sie dann mal... Ja, so kam es ein bisschen so rüber. Also so fühlte sich das an mehreren Stellen an, dass Leute richtig pisst waren, dass sie nicht Fame genug waren, dass andere Leute, die Fame sind, sie kennen. Ja, aber du gehst doch nicht ins Promi-Big Brother-Haus, weil du Fame bist. Ja, aber der beste Moment war... diese eine, die hat so eine Sendung auf RTL 2, glaube ich, weil sie irgendwie 12 Kinder hat. Ja. Cora Schumacher kommt rein und die fragt den Typen, der neben mir sitzt, ist das jetzt die YouTuberin? Also, während sie daneben sitzt? Ja, also während sie so vorbeilief, so. Sie hat es nicht mitbekommen. Aber es wirkte halt so wirklich so wie, die haben irgendwie so gedroppt bekommen, ja, da ist so einer, es kommt von YouTube und so, und die hat aber keine Ahnung, wer irgendwer ist. Ja. Und was ich aber super spannend fand, und deswegen habe ich es ja geguckt, ist Katja. Mhm. Die ist super still. Mhm. Da passiert eigentlich super wenig. Also eigentlich kommt Katja, finde ich, von allen Charakteren, die da mit dabei sind, abseits von vielleicht diesem Leichtathletik-Typen, keiner weniger vor. Und da ist relativ wenig Drama. Aber die ganzen anderen Frauen, beziehungsweise die ganzen Jüngeren, da sind so drei dabei, ist eine ist die Sophia, die Ex von diesem Wollersheim, und eine, die heißt Kessrin. Und das ist das, also allein dieser Name zeigt dir die Scheißigkeit dieser Probis. Die heißt Catherine, weil ihre Mutter sie Catherine nehmen wollte, aber man buchstabiert sie irgendwie C-H-E-T-H-R-I-N oder sowas. Ja. Also so ganz crazy. Das hatte ich ja letzte Woche vorgelesen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und sie war, wer war sie? Ich glaube irgendwie Reality-TV gemacht, ne? Also auf jeden Fall die und diese, die sind so ganz nah mit der Katja. Und besonders diese Catherine hat sich dann so voll an sie gemacht. Ich habe jetzt auch gesehen, Cora Schumacher hat auch mit Katja zusammen schon geduscht. Aha. Also alle diese Frauen schmeißen sich so an Katja ran, weil ich das Gefühl habe, die wollen so von der Social Media Reichweite, weil ich glaube, dass sie tatsächlich von allen, die da ist, die bekannteste ist. Zumindest was halt inzwischen halt eine Social Media werberelevante Zielgruppe angeht. Also wenn du halt wie Cora Schumacher oder wie diese Wollersheim, wenn du nur Frau, Ex-Frau oder so und so vierte Geliebte von irgendjemandem wirklich Bekannten bist, dann ist halt der ganze Karriereaufbau ja schon deeply flawed, wenn man mal ein paar Anglizismen benutzen darf. Es hat sich so ein bisschen, finde ich, deswegen so um Katja in dem Sinne gedreht, dass gerade in der ersten Folge das einzige Thema, also ausnahmslos, war Sex. Von Katja oder von allen anderen? Von allen. Von allen. Da ging es ganz viel darum. Unter anderem mein Lieblingszitat aller Zeiten inzwischen. Katja erzählt irgendwie, dass sie auch gerne mal einfach nur Sex aus Mitleid hat mit Leuten. Aha. Woraufhin diese Catherine sagt, ja, das könnte ich nicht. Ich finde, da muss das Möschen schon kribbeln. Das Geile ist ja so, Möschen oder Möse ist halt so ein Wort. Das hörst du überhaupt nicht mehr. Oder generell so das. Ich habe mal früher, mein Vater hatte, als ich 12 war, habe ich mal im Nachtschrank meines Vaters so ein bisschen gegraben. So, und der hatte ein Pornoheft. Zum Glück hört mein Vater diesen Podcast nicht, sonst wüsste er jetzt, dass ich es war. Und in diesem Pornoheft habe ich dann so geblättert, so, und als damaliger 12-Jähriger dachte ich so, oh, was ist das? Und dann standen da immer diese ätzenden Texte darunter, die halt auch auf so den Rückseiten von DVDs immer stehen. Und da standen da so Sachen, er fasste eher an ihr kribbelndes Möschen. Solche Begriffe standen da halt auch. Und damals dachte ich noch, ach so heißt das, so sagt man das. Also wenn man so ein bisschen, und habe erst später gemerkt, dass das kein Mensch sagt sowas. Ja, das außer hast du jetzt gedacht. Catherine. Ja, und das Schlimmste, aber das finde ich so spannend an Promi Big Brother, der Moment, wo du feststellst, dass Katja Krasavitsch eine der sympathischsten und nettesten und normalsten Menschen in diesem Haus ist und du dir so denkst, oh Gott, was sagt denn das über unsere Gesellschaft aus? Das macht vor allem ein ganzes Bild kaputt. Das auch. Aber das Krasseste war, und das also war meiner Meinung nach inszeniert, da war so ein Fürst dabei oder so ein Typ, der sich einen Adelstitel gekauft Fürst hat. Fürst von Metternich. Genau. Also irgendein Typ, der sich halt einen Adelstitel gekauft hat. Ne? Ich glaube, weiß nicht, ob der Fürst ist, aber er ist auf jeden Fall irgendwie von bla bla bla bla bla bla. Mhm. Und ist eben halt irgendwie Immobilien sein Geld gemacht. Und auf jeden Fall, das ist so ein Typ und der kommt einfach rein und sagt erstmal so, ja, ich rauche halt einfach 100 Zigaretten am Tag. 100? Ja, und trinke ausnahmslos Energy Drinks. Okay. Und der ist tatsächlich aus diesem Haus am ersten Tag schon wieder ausgezogen, als er festgestellt hat, dass es in dem Haus nur Wasser zu trinken gibt, weil er in seinem ganzen Leben oder zumindest generell konsequent einfach kein Wasser trinkt. Das findet er richtig eklig. Er würde lieber verdursten, als Wasser zu trinken. Er trinkt nur Energy Drinks. Und wow. So sieht er halt auch aus. Dieser Typ saß da die ganze Zeit sabbernd. Das ist natürlich auch wieder immer so ein bisschen so zusammengeschnitten natürlich von der Regie. Hat halt mit diesen 40 Jahre jüngeren Mädels die ganze Zeit drüber geredet, dass er halt im Bett 8 Stunden durchhält und so weiter. Natürlich. Also das war so eklig. Dieser Typ war so abstoßend eklig. das ist Promi Big Brother gewesen. Und ich habe jetzt nochmal eine Folge geguckt und ich kann es mir jetzt einfach sparen, weil da passiert einfach nichts. Es ist einfach super lame. Es gibt so dieses aufgebauschte Drama, das so ein bisschen so wirkt, als würden die Regisseure da immer wieder so ein bisschen, was willst du, hast du mal mit dem Beef oder sowas. Ja. Und es ist halt einfach super lame und Katja hat sich jetzt irgendwie in der Badewanne selbst befriedigt, während da dauernd Leute reinkommen und so und halt so typische Sachen, ne, typischer Content. Typischer Katja-Content, ja, wollte ich gerade sagen. Genau. Brauchst du ja eigentlich nur auf Snapchat zu folgen, dann hast du das ja genauso. Aber was ich so faszinierend fand, so wirkt es zumindest für mich, dass halt solche Leute wie die Catherine oder die Cora Schumacher oder diese Sophia Vegas sich so ein bisschen so an Katja dranhängen und versuchen, sich so anzupassen und in ihrer Art und Weise, diese Catherine ist dann zum Beispiel auch, während die Katja läuft die ganze Zeit nur im Bikini rum und das hat die Catherine dann auch irgendwie angefangen und das war irgendwie alles sehr, sehr strange. Ja, wenn man Katjas Kanal ein bisschen verfolgt, dann weiß man aber, dass Katja ganz knallhart ist mit besten Freundinnen. Es gab so eine Phase, da ist so eine andere YouTuberin, das war so, die ist ich erinnere mich. Asiatisch ja, ja. angehaucht gewesen, ich weiß den Namen nicht, aber die waren, also das war keine beste Freundschaft mehr, das war schon, ich weiß nicht, was da drüber noch geht. Ja, aber genauso sind diese Catherine und sie jetzt auch. Die sagen sich abends gute Nacht und küssen sich und duschen. Genau. Aber die kennen sich seit 2 Tagen. Und 3 Tage später ist dann das große Drama, weil du feststellst, Moment, die würde gar nicht für mich alles tun, was ich will, um mich glücklich zu machen. Was denn das für eine Freundschaft? Und ich denke mal, dass auch die ganz schnell wieder erwachen werden. Ja. Ich finde tatsächlich, das hat mich am meisten aufgeregt an dieser ganzen Debatte, ist, dass ganz schlimmer Marken- und Lizenzklau passiert ist. Denn es gibt eine After-Show. Ja. After ist genau das richtige Wort, denn da ist, ich glaube, Jochen Bendel heißt der Typ, hat früher mal, glaube ich, Ruckzuck moderiert. Oder ich glaube, der hat auch mal Big Brother nominiert früher. Also der ist, glaube ich, jetzt. Ja, der hat mal irgendeine Quizshow oder so. Oder irgendwie so ein Ding hat er mal auf Sat.1 gemacht. Sieht jetzt mittlerweile aus, als hätte er jede Anabolika-Spritze dieser Welt persönlich ausgetrunken und läuft normalerweise mit einem kleinen Hund durch die Gegend und macht jetzt mit Melissa die war vorher bei Joyce. Machen sie die Lästerschwestern. Und Robin. Das ist kein Witz übrigens. Die haben das wirklich die Leicester-Schwestern genannt und die haben einen Song produziert. Ja. Der sehr, sehr schlimm ist. Wir hatten tatsächlich kurz überlegt, machen wir da eine Parodie draus, aber es macht gar keinen Sinn. Ja. Weil das so scheiße ist, da kannst du gar keine Parodie draus machen. Tatsächlich ist natürlich Leicester-Schwestern ist kein geschütztes Wort oder so. Aber es hat mich schon gewundert, dass gerade jetzt, wo der geflügelte Terminus Leicester-Schwestern wieder hip geworden ist im Jahr so 2018, durch zwei verwegene junge Männer, dass sich gerade da, auf wo läuft's? Auf Six, glaube ich. Ja, auf Six. Dass die sich gedacht haben, machen wir doch mal dasselbe. Die Sendung danach habe ich noch nicht geguckt. Allerdings finde ich diesen Typen, wie gesagt, ich glaube, er heißt Jochen Wendel, den finde ich so schlimm, dass ich das gar nicht gucken möchte. Die Melissa kenne ich ja persönlich, die finde ich sehr nett, aber der Jochen, oder nennen wir ihn Mr. X, Mr. Botox, nennen wir ihn so, Mr. Botox, der das... Weiß ich nicht. Aber insgesamt, das Fazit zu Probably Brother ist wirklich, ich hätte mehr erwartet. Ja. Und es ist halt nicht... Schön, dass du das zu Probably Big Brother sagst. Es ist halt nicht mal... scheiße genug, um es so als Trash-Fernsehen so zu gucken, so wie manche Leute das bei Ich bin ein Star, holt mich heraustun. Es ist halt wirklich einfach langweilig. Und das jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Richtig spannend. Ich habe mich noch nie beschäftigt, vielleicht war das schon immer so. Aber ja, das haben wir gelernt diese Woche. Kommen wir zu den härteren Themen. Lass uns mal mit Asia Argento weitermachen. Ja. Ne? Das ist ein Thema, das für mich tatsächlich, ich war in Wien, lag auf dem Bett im Hotelzimmer und habe das gegoogelt und dachte, das ist nicht euer Ernst. Also es wirkt wirklich wie eine The Onion-Schlagzeile sowas. Also worum geht's? Asia Argento, das ist die Tochter von Dario Argento, ist ein großer Filmemacher. Asia, seine Tochter, war im Kino dann eine Zeit lang zu sehen. Bei Triple X hatte sie, glaube ich, ihre größte Rolle mit Vin Diesel und ist dann im Kino so ein bisschen verschwunden. Und sie meinte jetzt innerhalb der MeToo-Debatte, als es gerade Harvey Weinstein halt an den Kragen ging, kam sie wieder aus der Versenkung und sagte, ja, das sei passiert, weil ihre Karriere auch torpediert worden sei, von Harvey Weinstein hauptsächlich. Und bei ihr kam noch mal was dazu, weil sie, glaube ich, als einzige oder eine von zwei Damen behauptete, dass Harvey Weinstein sie direkt vergewaltigt hätte. So, also sie war wirklich eine der führenden Anschuldigungen in diesem. Der führenden Fürsprecherin, auch zusammen mit Rose McGowan, die auf Twitter ja so einen richtigen Kleinkrieg losgetreten hatte gegen jeden, der irgendwie gegen die MeToo-Debatte oder halt irgendwie nicht mit in irgendwelche Fackelschwingereien einstimmen wollte, hat sie sich mit aufgeschwungen und die beiden waren so die Redelsführerin. Und jetzt stellt sich diese Woche heraus, dass, oder das sind zumindest, soweit ich weiß, bisher Anschuldigungen, dass sie wohl einen Minderjährigen missbraucht haben soll. Das heißt, ein 17-Jähriger ist von ihr verführt worden. Er behauptet, dass er mit Alkohol gefügig gemacht wurde und sie, die, ich glaube, 47 ist mittlerweile. Okay. Oder 37. Wann soll das denn passiert sein? Also jetzt auch, oder? Genau, genau kann ich das gar nicht sagen. Es ist aber wohl zu so einer Situation gekommen, wo sie hat so ein Schweigegeld gezahlt an ihn. Das heißt, sie hat ihn eine NDA unterschreiben lassen, damit spricht, dass er nicht darüber reden darf, dass es diese Abmachung auch gab und dass es diesen Vorfall gab. Und dafür hat sie wohl, ich glaube, $600,000. Es war auf jeden Fall eine sechsstellige Summe. Sechsstellige Summe, genau. Und das ist genau in dieser Phase wohl passiert, als auch die Harvey Weinstein-Debatte ging. Da hat sie sich gerade damit beschäftigt. Und Harvey Weinstein hat sich witzigerweise, oder eigentlich nicht witzigerweise, ziemlich unwitzigerweise gedacht, ey, das ist doch ein guter Moment, um jetzt nochmal nachzutreten. Ja, während du ja von Kevin Spacey nie wieder was gehört hast. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der noch lebt. Der ist einfach komplett in der Versenkung verschwunden und hat offensichtlich dieses Ding, ich brauche eine Therapie, ich brauche Hilfe, hat der auch wirklich umgesetzt. Ist nie wieder, hast du was von dem gehört. Harvey Weinstein hat jetzt aber über einen Anwalt formulieren lassen, haha, guckt mal, das ist jetzt die Too Long Didn't Read Version. Die hat ja auch Dreck am Stecken und da seht ihr mal, das ist eine Lügnerin und während sie mich attackiert hat, hat sie ja ihren eigenen Scheiß versucht aus der Welt zu schaffen. Man muss dazu sagen, das Prekäre daran ist tatsächlich, dass sie halt Harvey Weinstein auch vorgeworfen hat, dass er Leute zum Schweigen bringen wollte, während sie selbst angeblich... Dabei war jemand zum Schweigen zu bringen. Jemand, ja. Ne? Das Ding ist halt super kompliziert, so, weil wenn das stimmt, es gab jetzt mehrere der Damen, die dann auch gesagt haben, also unter anderem Rose McGowan, unter anderem Rosanna Arquette, die so Sachen geschrieben haben wie Trauma erzeugt halt Trauma, die... Die jetzt ja, nicht so ganz. Und, also, das ist schon eine harte Aussage. Aber ja. Dann kommt Harvey Weinstein und sagt so: Ja, wisst ihr was? Als ich 12 war, hat Kevin Spacey mich angefasst. Ja, genau. Ich konnte gar nicht anders. Und Kevin Spacey kommt ja, aber Harvey Weinstein hat mich doch angefasst. Das ist natürlich alles nicht cool. Gerade auch, weil, das ist eine super schwierige Situation, weil sie ja trotzdem noch ein Opfer bleibt. Ne, das ist halt, das macht auch ihr eigenes Leiden. Lindert das ja nicht, dass sowas passiert ist. Trotzdem ist das natürlich kacke. Also nicht kacke, ich muss mal genau sagen, weil wir jetzt einfach nur, damit es halt nicht so wirkt, als wir würden Frauen damit leichter wegkommen als Männer. Ja. Ich finde das, was sie gemacht hat, wenn das denn stimmt, finde ich genauso schlimm wie das, was Harvey Weinstein gemacht hat. Und das Problem ist nur. Ja, wobei, jetzt, da würde ich mit dir streiten, aber das können wir gleich drüber reden. Also, weil für mich ist es so, ja, guck mal, jemanden, was. Ich sag's aus meiner Position. Ich sehe das immer, wäre ich ein 17-jähriger Junge. Ja, aber das, lass mich zumindest aussetzen. Ja. Ich weiß, es ist eine strittige Aussage. Ich weiß, was kommt. Aber sie ist trotzdem eine valide Aussage, auch wenn sie streitbar ist. Wäre ich ein 17-jähriger Junge gewesen und da ist ein 37-Jährige, eine ältere Frau, die bietet mir Alkohol an und sagt, hey, wollen wir ficken? Ich würde sagen, ja. Das ist trotzdem für sie natürlich, das ist trotzdem eine illegale Aktion. Sie ist trotzdem nicht cool, weil sie in einer Situation sein sollte, wo sie weiß, dass sie sich damit strafbar macht und dass sie jemanden, der zwar nur ein Jahr von der Volljährigkeit entfernt ist, aber trotzdem immer noch minderjährig ist, verführt an dieser Position. Aber wir reden hier trotzdem davon, Harvey Weinstein hat sie gegen ihren Willen missbraucht, also vergewaltigt. Und da ist einvernehmlicher Sex passiert. Das ist ein Unterschied. War es einvernehmlich? Hat er, also wenn er sagt, mit Alkohol gefügig gemacht worden? Aber was bedeutet mit Alkohol gefügig? Ne? Du kennst das amerikanische Rechtssystem, wo du mehrere Millionen Dollar erstreiten kannst, wenn du vor Gericht ziehst und dann hinterher dich als Opfer darstellst. Ich will auf gar keinen Fall sagen, dieser Junge hat nicht vielleicht tatsächlich irgendwie möglicherweise darunter gelitten. Aber die Option, die für mich im Kopf auf jeden Fall da ist, ist, dass der Typ dachte, geile Nummer, hat sich, ne, also als wenn ein 17-Jähriger nicht jedes Wochenende sich schon einen andröhnen würde. Also es ist super schwierig, sowas zu sagen. Ich weiß, ich finde trotzdem nur, für mich ist ein Unterschied da von einem erwachsenen Mann, auch in dieser Machtposition, in der er war, missbraucht zu werden und in der Position, in der sie war, zu sagen, man hat eben, meiner Ansicht nach würde ich vermuten, einvernehmlicher Sex, wenn sie ihn wirklich gegen seinen Willen gefügig gemacht hat, was ich nicht glaube, dann ist es natürlich auch. Aber du glaubst es nicht nur, weil er ein Junge ist? Ja. Und das finde ich halt schwierig. Also, weil ich bin bei dir. Ich glaube, als 17-Jähriger, ich meine, wenn eine attraktive Frau mich verführt hätte, hätte ich mich wahrscheinlich auch gefreut. Aber das bedeutet ja nicht, dass alle Männer auf der Welt da auch so denken. Das sage ich auch nicht, aber ich. Also, ne, du wirst mir doch beipflichten, wenn man sagt, so theoretisch ist die Chance deutlich höher, dass meine Version zutrifft, als zu sagen, da war jetzt dieser eine Typ dabei, der bis zum 18. Lebensjahr, wir hatten ja mal diesen einen, der sich irgendwie geärgert hat, weil Katy Perry ihm an den geküsst hat. Ja, genau, der ihn geküsst hat, weil er bis zur Hochzeit warten wollte. Ja. Klar, ja, im sehr, sehr konservativen Amerika ist es tatsächlich. Wirklich? Ja, und es ist ein völliges Recht, da zu sein. Wenn du, also ich finde es völlig gerechtfertigt, das ist das, was ich sagen möchte. Es kann natürlich sein, aber das kann ja immer sein, deswegen ist das ja so schwierig bei diesen Anschuldigungen. Ja. Du musst quasi immer balancieren zwischen, sind das jetzt Leute, die hier irgendwie versuchen, aus diesem Fall irgendwie Geld rauszupressen, weil er die Chance sieht, oder ist das jemand, der halt ein Opfer ist? Und das Problem ist, du musst halt eigentlich immer dem Opfer glauben. Ja, er ist auf jeden Fall ein Opfer. Weil einfach die Opfer viel zu selten und gerade bei dem Thema, dass halt auch gerade, also Gewalt von Frauen auf Männer oder sexuelle Gewalt von Frauen auf Männer, das wird noch viel weniger reported als die sowieso schon riesige Dunkelziffer von Vergewaltigung andersrum, weil einfach die Männer oft in der Gesellschaft das Gefühl haben, das glaubt mir ja keiner, oder selbst wenn sie es mir glauben, sagen sie, ja, sei doch froh drum. Und das ist, finde ich, ein riesiges Problem. Und das, also wenn wir jetzt auf letzte Folge zurückgehen, diesem Thema He-for-She-Kampagne, dass Männer genauso sozusagen das Recht haben sollten zu sagen, ich wurde vergewaltigt oder ich wurde von meiner Frau verprügelt, und genauso viel quasi Glaube und Support in dem Moment geschickt wird, wie umgekehrt. Ja, du hast vollkommen recht. Und was dazu ja noch kommt, ist, wie gesagt, dass sie ihn zum Schweigen bringen wollte. Das macht das Ganze das eben noch prekärer. Das lässt es halt sehr, also das lässt es halt noch mal ganz doof dastehen. Die Sache, die ich nur, was ich nur gerade schwierig finde, dass du bist nicht der Einzige, von dem ich das gelesen hatte, der sagte, das ist ja mindestens genauso schwer, schlimm. Und ja, was ich sagen muss, Harvey Weinstein hat das halt bei Tausenden, oder nicht Tausenden, aber zig Frauen gemacht. Und ja, aber nur bei sie ihr ist halt jetzt ein Junge bekannt. Sie hat er aber vergewaltigt. Also wenn man da sagt, so, hör, das ist ja genauso schlimm, wie von ihm vergewaltigt zu werden. Also du hast schon recht. Man darf da vielleicht auch gar keine Unterschiede machen. Es ist auf jeden Fall ein Minderjähriger verführt worden, und das ist Unrecht. Ja. Und da braucht man gar nicht diskutieren. Aber trotzdem finde ich, also für mich im Kopf, auf so einer, aber wenn ich da meine moralische Waage anschmeiße, dann überwiegt für mich einfach, dass dieser alte, ekelhafte Kerl sich über diese Frau, die danach auch keinen Job mehr in Hollywood bekommen hat, hergemacht hat und diese Machtposition wahnsinnig und ein Leben zerstört hat. Ja, du weißt doch nicht, wie ist das bei diesem jungen Kerl? Das ist schwer zu sagen. Dafür ist dieser Fall eben auch noch gar nicht klar genug. Da wird sich noch einiges klären. Ich hoffe tatsächlich persönlich, dass es ein Hoax ist, so wie man schon von einigen Stellen gehört hat. Also ich glaube, soweit ich weiß, ist noch nicht direkt klar, dass es wirklich dazu gekommen ist. Ich glaube, dass das Schwierige ist sozusagen. Super ungünstig für die Debatte auch. Also das muss man dazu sagen. Die Frau, die ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die MeToo-Debatte ins Leben gerufen hat, hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist durch sowas jetzt den Hashtag oder auch so dieses Movement abschwächen lassen, so dass man sagt, so, guck mal hier, jetzt haben wir unseren Gegenbeweis, die andere Seite ist ja auch scheiße. Aber das ist ja genau das, was lustigerweise halt in all diesen Debatten immer passiert, dass ja auch diese politische Debatte, über die wir auch beim letzten Mal gesprochen haben, dieses, ja, aber guck mal, links hat doch jetzt auch Ruby Rose gesagt, dass sie nicht lesbisch spielen darf. Das ist doch dann okay, wenn rechts den Holocaust leugnet. Also, dass irgendwas suchen, guck mal, der hat doch auch mal was Böses gemacht, deswegen ist mein Verbrechen oder das, was ich getan habe, ja gar nicht so schlimm. Ja. Das ist dieses klassische Whataboutism so, aber ne, also hier Donald Trump macht das und das. Ja, aber was wäre denn mit Hillary Clinton gewesen? Ja gut, aber Hillary Clinton ist ja nicht Präsident. Und das Gleiche mit dieser MeToo-Kampagne. Der Fakt, dass das auch Männern passiert, heißt ja nicht, dass die MeToo-Kampagne was Schlechtes ist, sondern dass es ja wohl anscheinend noch erschreckender ist als gedacht. Und dass auf allen Seiten, egal welches Geschlecht, einfach mehr dafür gesorgen werden sollte, dass Leute ihre Machtposition nicht ausnehmen und Leute vergewaltigen. Die MeToo-Dame sagte auch, dass sie sich wünschen würde, dass durch gerade so einen Vorfall jetzt mehr Männer noch nach außen treten und sagen, MeToo. Ja. Oder vielleicht von ihren. Hattest du ja tatsächlich auch gemacht, wir haben darüber gesprochen im Podcast. Ich habe mich nicht misshandelt gefühlt. Ne? Also ich hatte in meinem Leben mehrere Vorfälle, wo Frauen auch mehr als übergriffig wurden, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, so, ich bin jetzt gerade belästigt worden, weil dafür ist es halt eben immer noch so, dass ich sagen kann, nee, geh. Und ich bin nie den einen Schritt mehr, dass ich zum Boden. Weil du aber halt auch über 2 Meter groß bist. Ne? Ja, das kommt wieder dazu. Die meisten Frauen gehen mir etwa bis zur Brust. So, ne, da ist natürlich schwierig, mich an die Wand zu drücken und zu sagen, dir schiebe ich jetzt meine Mumu in den Hals, du Arschloch. mein Möschen, Entschuldigung. Aber es kribbelt zu sehr. Ich würde sagen, wir schließen mit dem Thema ab und wir können noch kurz noch mal ein amerikanisches Thema hinten anschreiben, weil ich es gerade schon angesprochen habe. Und zwar, ich will es einfach nur kurz erwähnen, gestern, zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, wurden sowohl Paul Manafort, das ist der Kampagnenmanager von Donald Trump, als auch Michael Cohen, das ist sein persönlicher Anwalt, beide in separaten Prozessen für schuldig erklärt, wirklich schweren Straftaten, die lange Gefängnisstrafen mit sich ziehen. Und Cohen, das ist der persönliche Anwalt von Donald Trump, der wirklich alles für ihn gemacht hat und bei dem ja angeblich, das ist ja nochmal ein separater Fall, komplett abseits von dieser Russland-Investigation, auch nochmal im Raum steht, dass Donald Trump ja Stormy Daniels, dieser Pornodarstellerin, Geld bezahlt haben soll, aus Geld, was quasi dann auch gleichzeitig irgendwie eine Kampagnenspende ist, das wiederum hätte quasi gegen das Spendengesetz und blablabla verstoßen. Also sozusagen, es gibt gerade so viele unterschiedliche Gerichtsfälle um Trump und es ist halt jetzt einfach schon wieder krass entschieden worden, dass da so viel alle Dreck am Stecken haben und der persönliche Anwalt, der hat für alles sozusagen für Trump gerade gebogen hat und der von Trump auch quasi bis kurz vor Schluss in höchsten Höhen gelobt wurde und so weiter, der hat jetzt gesagt, dass er gegen Trump auch aussagen möchte und dass er Beweise hat, dass er auf Ansage von Trump demokratiefeindliche Maßnahmen ergriffen hat und so weiter. Also lauter die Sachen, die quasi Trump, ne? Also da geht es gerade richtig ab in den USA. Ja. Gibt ja jetzt Experten, die meinen, das ist jetzt so der könnte so der Turning Point sein, dass sie quasi den jetzt auch noch haben. Es gibt dann wiederum so Sachen, dass der Anwalt sagt jetzt, er möchte quasi helfen, aber die Prosecutors, also die Staatsanwaltschaft bzw. der Special Counsel, scheinen gar nicht daran interessiert zu sein, so groß, was wiederum Experten jetzt gerade vermuten lässt, dass sie ihn gar nicht brauchen, weil sie schon so viele Beweise gegen Trump in der Hand haben, dass sie es gar nicht nötig haben, mit dem Anwalt zu reden, weil ja 40.000 Dokumente oder sowas von dem Anwalt beschlagnahmt wurden, von denen die meisten nicht unter Attorney-Client-Privilege fallen. Alter Schwede. Also kommt der gerade öffentlich ins Schwitzen? Also gab es schon irgendwas von ihm zu lesen? Ja, oder du zu siehst hören? Das ja immer wieder auf Twitter. Da kommt halt jeden Morgen kommt halt wieder so, Witch Hunt und wir müssen die alle feuern und das ist ja, die machen das ja alles nur, weil Hillary Clinton in Wirklichkeit die Illuminaten im Hintergrund kontrolliert. Ich finde das so krass. Es wäre das erste Amtsenthebungsverfahren, was passieren könnte, oder? Also ich weiß ja, ich kenne nur Nixon als Fall, Watergate halt. Aber der ist ja freiwillig zurückgetreten. Genau, und bei Clinton ist es ja sozusagen nicht, ist ja nichts passiert, sozusagen. Ja. Tatsächlich, das ist die Frage, ob ein tatsächliches Amtsenthebungsverfahren schon mal angestoßen wurde in den USA, das weiß ich überhaupt nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, aber es wäre auf jeden Fall in der modernen Geschichte, was halt auch super spannend ist, ist ja der Fakt, dass wenn das sozusagen sich alles als wahr herausstellt, was gerade ihm vorgeworfen wird, würde das ja bedeuten, dass seine ganze Präsidentschaft nicht legitim ist. Also, dass er sich quasi ja in das Amt rein manipuliert hat. Also quasi alles, was er so schon entschieden hat. Sondern jetzt nicht, dass er jetzt sich im Amt was Böses erlaubt hat, was ja bei Nixon der Fall war oder was bei Clinton der Fall war, sondern dass er vorher, um überhaupt ins Amt zu kommen, betrogen hat. Und da ist halt die Frage so, ja, der hat ja jetzt Richter zum obersten Gericht benannt und Mitarbeiter und hat Gesetze erlassen und mit dem Trade War, den er da gerade anfängt, auch wirklich wirtschaftliche Entscheidungen getroffen, die große Implikationen haben. Und wenn sich tatsächlich herausstellt, dass sie am Ende sagen, ja, warte mal, die ganze Präsidentschaft ist eigentlich nicht legitim. Das wäre so krass. Ich glaube, das dauert halt alles noch sehr, sehr lange. Ich hoffe, dass es die Lesser-Schwester dann noch gibt. Und zwar nicht die von Six, sondern die von diesem Podcast. Aber es schreitet alles voran und das macht mir jeden Tag wieder Spaß. Ich würde sagen, wir gehen jetzt dazwischen, wieder mit einem leichten Thema. Leichtes Thema? Mhm. Was haben wir denn noch Leichtes? Ja, wir haben noch das ist leicht für die Ohren, aber es ist schwer. Es ist ein schweres Thema. Nämlich der Goldene Kamera Digital Award. Ah ja, über den hatten wir schon ein paar Folgen zuvor gesprochen. Und wir hatten uns große Hoffnung gemacht, dass da wirklich jetzt mit der Goldenen Kamera und auch mit YouTube dahinter als Sponsor jetzt ein Preis kommt, der vielleicht den Webvideopreis ablösen kann und der wirklich, den man ernst nehmen kann. Wir hatten ja kurz vermutet, dass da die Goldene Kamera ja ein Preis ist, die schon vorgeführt wurde, wo man auch dazu sagen muss, die ja schon als lächerlich galt, bevor Joko und Klaas da einmarschiert sind und gezeigt haben, guck mal, der kriegt einen Preis, weil sich die Leute geben nur Preise, weil die Leute halt ja gesagt Leute haben. Sind, so. Ne? Und jetzt gibt es mittlerweile die Nominierten. Es ist diese Shortlist oder beziehungsweise die Liste an Vornominierten, drei Nominierte, runtergestoßen auf drei Nominierte. Und Robin, wen haben wir denn so dabei? Genau, also in Comedy and Entertainment, Julian Bam, Marty Fischer und Jayon Arya. Würde ich jetzt sagen, Marty Fischer, macht der eigentlich noch was comedy-mäßig auf YouTube? Comedy nicht, aber ich glaube, Entertainment ist eher so das Thema. Aber auf seinem Kanal kommt ja kein Video mehr. Das ist so ein Thema generell, da können wir auch mal zu sprechen kommen. Jayon Arya, okay, die sind halt groß, die sind erfolgreich. Ja. Machen teilweise auch qualitativ Videos. Ich finde das bei den beiden halt immer so schade, dass halt Da auf kommt jedes gute Video kommen 3 Müllvideos. Genau, also ja. Die machen halt teilweise richtig aufwendige Sachen und dann dazwischen einfach von der Raufasertapete Top 5 Fakten. Ich verstehe das immer nicht. Aber gut, Best of Education und Coaching, kurz gesagt, Kanal, den ich sehr, sehr schätze. Mr. Wissen to Go, auch jemand, den ich sehr mag. Und Sally's Welt, das ist die Kuchen backt auf ihrem Kanal. Ja. Best of Review and Information, auch tolle Kollegen sind da nominiert, die ich sehr, sehr schätze. Reporter von Funk, früher WDR 360, wo ich auch schon ein paar Mal mitgemacht habe. Tomatolix, auch jemand, den ich sehr mag. Y-Kollektiv, weiterer Funk-Reportagekanal. Bei Best of Sport, Freekickers, Maddie Morrison, die ich ehrlich gesagt nicht kenne. Und Sophia Thiel. Und dann bei Best of Let's Play und Gaming, Game 2. Geiles Ding. Gronkh. Das ist irgendwie so ein Auto-Include irgendwie. Ja, wobei es ist eher so ein ne, so, also ich finde sowohl Julian Bam als auch Gronkh, das sind so Preise, wo ich mir dann denke, das ist ein Platz, den ihr jemandem wegnehmt. Weil genau die beiden brauchen nun am allerwenigsten noch so einen Preis, um für sich auch das Gefühl zu bekommen. Weißt du, beim letzten Webvideopreis fand ich zum Beispiel geil, dass Tinendo einen Preis bekommen hat. Jemand, der schon ein paar Jahre dabei ist, aber nie über diese Schwelle kam, die nötig war, um ne, jemand, von dem ich auch persönlich weiß, dass er oftmals so eine Motivationsflaute hatte. Ja. Und ich glaube, dass so ein Preis solche Leute anstößt und auch zeigt so, weil der hatte zum Beispiel das für ein sehr geiles Video gewonnen, wo er auf einen echten Bauernhof gegangen ist für einen Bauernhof-Simulator-Test. Mhm. Und da bei solchen Leuten ist so ein Preis gut aufgehoben. Bei einem Gronkh, der möglicherweise nicht mal zur Preisverleihung kommt, weil er es leid ist, dieses da durchgereicht zu werden bei solchen Sachen, da macht das überhaupt keinen Sinn. Obwohl die goldene Kamera vergibt ja keine Preise, wenn du nicht vorher schon zugesagt hast. Ja, oder? Wahrscheinlich so. Senioren Zocken auch noch nominiert. Und dann bester Brand-Channel, die BVG, Edeka und Hornbach. Und jetzt gibt's halt eine Sache, da kann man sagen, okay, Musik gibt's noch, stimmt, da gab's ein paar Vornominierte, jetzt sind die 3 übrig. Selina Moore, Moritz Gard und Michael Schulte. Michael Schulte. So, das klingt erstmal alles, muss man dazu sagen, jetzt nicht so, wo man sagen würde, also es ist keine Heidi Klum dabei, es ist niemand dabei, wo man sagt, so, es sind ein paar dabei, wie zum Beispiel BVG, wo wir geguckt haben, da ist seit einem Jahr auf dem Kanal. Sie haben seit 8 Monaten nichts hochgeladen und das ist kein Brand-Channel, das ist einfach der Channel, wo die ihre Werbespots hochladen und da kommt halt ein Werbespot jedes Mal, wenn die eine große Kampagne haben. Also das habe ich nicht so ganz verstanden, das ist meiner Meinung nach, ist das kein Brand-Channel, das ist einfach ein Channel einer Brand, während Edeka und Hornbach ja regelmäßigen Content machen. Obwohl bei Edeka auch Edeka nominiert ist und gar nicht Yamtamtam anscheinend. Also ja, weil der Hauptkanal von Edeka ja auch regelmäßige Kampagnen fährt. Naja, auf jeden Fall, also Senioren zocken, nette Mädels, aber ansonsten muss man sagen, all diese Kanäle, die da drin sind, sind einfach die führenden Kanäle in ihrem Feld. Kurz gesagt, ist halt einfach der größte deutsche Kanal zum Thema Mr. Wissen to Go auch. Sally's Welt ist der größte Backkanal. Reporter und Y-Kollektiv sind die 2 führenden Reportagekanäle. Tomatolix ist der größte Kanal, der solche Selbstexperiment-Videos macht. Marty Fischer ist der größte Musikkanal. Jaron Area der größte Film-Entertainment-Kanal. Und Julian Bam einfach der größte generell. Und Gronkh genauso. Und Game 2 ist einfach die einzige Gaming-Sendung, die es noch gibt. Also es ist halt so, es wirkt so, wie wir geben jetzt mal einen Preis an alle, die es auch wirklich verdient haben, muss man noch dazu sagen, aber es ist halt wieder so die Großen der Großen. Aber jetzt aber kommt der eigentliche Aufreger. Weißt du, wer es noch verdient hat? Die Leute, die in der Jury sitzen, die haben es doch mal richtig verdient. Denn all die Leute, die wir jetzt genannt haben, oder nicht alle. Ich sag's mal so, es sitzen in der Jury Michael Schulte. Acht YouTuber sitzen in der Jury. Wollen wir mal aufzählen, welche 8 Leute da drin sind? Michael Schulte. Komisch. Der ist nominiert in der Kategorie Musik. Ach ja, das war ja Zuschauerabstimmung. Ja. Das kann nochmal passieren. Okay, wer ist denn noch so in der Jury? Ach ja, Sophia Thiel. Warte mal, war die nicht in Sport nominiert? Ja. Warte mal, wer ist in Sport noch nominiert? Freekickers. Warte mal, wer war in der Jury? Ach ja, Freekickers war in der Jury. Wer ist denn noch so hier dabei? Ach ja. Mr. Wissen to Go ist dabei. Mr. Wissen to Go. Warte mal, war der nicht auch in Sally's Welt? Warte mal, ist sie nicht auch in der Jury? Kurz gesagt, warte mal. Ist da nicht die Produzentin auch in der Jury? Warte mal, willst du mir sagen, dass die ganze Kategorie Best of Education und Coaching in der Jury sitzt? Ach ja, okay, wer ist noch so in der Jury? Gut, das war's jetzt. Aber wirklich von 8 YouTubern, die in der Jury sitzen, sind 6 nominiert. Und das ist, was wir so krass finden, ist, weil wir haben auch gerade erst davon erfahren und wir haben beide wirklich laut mit dem Kopf schütteln müssen. Das hat man, glaube ich, bis Usbekistan gehört, weil ich mir dachte, Beim Webvideopreis gab es all die Jahre immer das Ding, dass Leute von außen, also ich kann mich noch erinnern an Herrn Newstime, der da rumkrakeelt hat, ja, das wäre alles so intransparent, wo die Leute aus Köln, so wie Apecrime, sagten, immer nur die Berliner, Studio 71, alle von 301 Plus, die schieben sich die Preise selber zu. Und haben da schon gesagt, das wäre zu intransparent. Und jetzt ist das, da ist keinem aufgefallen im Nominierungsprozess, als sie da saßen, hey, Moment mal, das sieht möglicherweise komisch aus, wenn alle, die hier sitzen, bis auf Pete Smeat, bei denen es einfach keinen Grund gibt, sie für irgendwas zu nominieren, weil das wäre dann wirklich die komischste Nummer. Und Fresh Torge. Der möglicherweise gesagt hat, ach, brauche ich nicht, ich habe schon einen Top-Erfolgskinofilm rausgebracht. Jeder einzelne davon nominiert ist. Also ich habe gerade nochmal nachgezählt, es gibt insgesamt, wenn du die Brand-Channels weglässt, gibt es insgesamt 18 Nominierte bei der Goldenen Kamera. 6 sind YouTuber in der Jury sitzen. Das heißt, ein Drittel aller Preise oder aller Nominierten sind in der Jury gelandet. Ja. Muss ich sagen, kurz gesagt zum Beispiel, liebe diesen Kanal. Ja. Wenn es jemanden verdient hat, für diesen Preis nominiert zu sein, dann auf jeden Fall die. Und das gilt auch für viele der anderen, die nominiert sind. Ich meine, die haben sich ja tatsächlich Jurymitglieder ausgesucht, die ich alle sehr schätze. Ja. Und deswegen finde ich das ja auch, hatte ich ja so große Hoffnung für diesen Preis. Nur wenn man dann in dieser Jury-Sitzung sitzt und am Ende bei 18 Nominierten 6 von 8 Jurymitgliedern mit drin hat, dann ist doch der Punkt, wo ich sagen würde, Leute, okay, also wir finden uns alle gegenseitig geil, zu Recht, aber wollen wir nicht vielleicht uns als Jurymitglieder von dieser Preisvergabe ausschließen? Weil jetzt sieht es nämlich wirklich komisch aus. Und das reißt für mich diesen ganzen Preis gerade, also komplett direkt zum Start, komplett in die Mülltonne. Also das lächerlich. Aber das ist halt auch das Ding, dass das automatisch passieren muss, wenn du nur 8 Jurymitglieder hast. Also insgesamt sind 17, das muss man auch dazu sagen, es sind ja nicht nur die YouTuber. Das heißt, es kann tatsächlich auch sein, wir wissen es, wir waren ja nicht da. Vielleicht kann ja jemand, der da war, uns dazu was schreiben. Aber es kann natürlich auch sein, es sind 17 Jurymitglieder, dass sie alle überstimmt wurden. Alle meinten so, ich will nicht für mich selbst voten. Und dann aber, weil es sitzen ja auch noch Leute von YouTube drin, von der Funke Mediengruppe, ja, aber spätestens die von irgendwelchen dann Agenturen, es gibt noch ein paar Schauspieler. Dann fragen, sag mal, sieht das gut aus? Und vor allen Dingen sind das ja die repräsentativen Leute. Wenn du nachgoogelst, oder auf der Seite nachguckst, sind das die angezeigt werden. Das heißt, wenn es insgesamt wirklich 17 sind, dann erfahre ich von den anderen eben nicht wirklich so viel. Und das ist halt die Frage, die sich dann eben Funke oder wer auch immer denn dann noch mit hinten drin sitzt, vielleicht hätte stellen sollen. So bekommt es echt einen schlechten Beigeschmack. Wie du schon sagst, da sind viele dabei, die haben es eben auch verdient. Also es ist nicht wirklich strittig. Die Frage noch am ehesten, die man sich hätte stellen müssen, warum nicht auch mal jemand, der nicht zu den Größten seines Genres gehört. Eben ein Gronkh gehört für mich in so eine Preisverleihung einfach nicht mehr rein. Wir wissen alle, was er für einen Verdienst für YouTube Deutschland geleistet hat, beziehungsweise auch, was er für eine Stellung hat. Er braucht jetzt nicht noch den Goldene Kamera Award. Und das ist halt für mich auch wieder dieses Ding, wo ich das Gefühl habe, dass es für die Goldene Kamera selbst da um Reichweite geht. Wir nominieren jetzt einfach Julian Bam und Gronkh, damit die beiden sagen, hier, votet mal für mich. Ich weiß gar nicht, wie das Verfahren jetzt ist, ob die Zuschauer wieder voten. Nein, ich weiß nicht. Aber keine Ahnung, ich hatte das Gefühl, dass die Jury da steht nichts von Voting. Okay. Also ich hatte das Gefühl, dass die Jury einfach jetzt quasi 3 Leute sozusagen als Nominierte hat und wahrscheinlich entweder jetzt über die 3 abstimmt oder wahrscheinlich sogar schon einfach ist schon ein Gewinner. Also. Trotzdem ist es ja eine Aufmerksamkeit, die entsteht, wenn ein Gronkh oder ein Julian Bam nominiert sind und die dann hinterher sagen, hier, guck mal, ich bin nominiert, geil, Preis, irgendwo bei Instagram. Ich bin auf der Veranstaltung, die wird irgendwo ausgestrahlt, auf YouTube live. Und da ist es halt eben weiterhin schade, dass solche Gesichter. Du musst ja auch finanzieren irgendwie mit Sponsorengeldern und das kriegst du nur, wenn du da bekannte Gesichter hast, die Aufmerksamkeit auf. Also wäre mal sehr interessant zu wissen. Ich glaube nicht, dass uns jemand schreiben wird, vielleicht auch anonymisiert oder so, weil machst du dir im Zweifelsfall Ärger, wenn du sagst, so hier, ist es so abgelaufen, aber das lässt alle Beteiligten echt in einem schlechten Licht dastehen. Ich weiß zum Beispiel, die Pete Smeats, Peter, ist ja jemand, der auf sowas achtet. Also Peter kennt. Muss man dazu sagen, Pete Smeat ist nicht nominiert. Die sind nicht nominiert. Und ich kenne Peter als jemanden, der da auf sowas eigentlich ein Auge hat. Deswegen wundert es mich, dass sowas durchgerutscht ist, ohne dass jemand gedacht hat, das könnte komisch aussehen. Also sehr spannend zu beobachten. Ich finde es halt trotzdem, wir haben es beide schon gesagt, als neuer Preis, wo wir gesagt hätten, könnte möglicherweise ein Ersatz werden für den Webvideopreis, ist das mal gar nichts. Aber es gibt noch einen anderen Preis. Wir haben das diese Tage, wir hatten es letzte Woche schon erwähnt, und dieser Tage ist der Bewerbungsprozess gestartet beim Julius Award, der im Grunde, der sich darauf konzentriert, Leute um die 2000 Abonnenten-Marke zu prämieren. Also nur ganz kleine Channels. Also wenn ihr einen Kanal habt unter 2000 Abonnenten, könnt ihr, also 2018, um genau zu sein, könnt ihr selber einreichen. Könnt ihr euch bewerben. Und Julius schreibt man wie You, also wie YouTube. YouTube, genau. Und dann Lios wie Lios. Ja. Ja, also es ist einfach, schreibt uns mal dazu eure Meinung, weil da bin ich am interessantesten gespannt. Anders als bei dem Webvideopreis letztes Jahr, wo ja wirklich Leute nominiert waren, wo ich mir gedacht habe, die haben es nicht verdient, sind halt dieses Mal wirklich ausnahmslos Leute nominiert, wo ich sage, das sind alles ganz, ganz tolle Leute. Aber der Fakt, dass sie halt gleichzeitig auch noch in der Jury sitzen, hinterlässt halt ein paar Beigeschmack. Beim Webvideopreis ist es ein bisschen anders, weil da sitzen halt insgesamt 200 Leute in der Jury inzwischen. Zumal es gab da immer dieses Ding, dass bis auf die letzte, wo ich mich ja so ein bisschen darüber chauffiert hatte, ein bisschen sehr, war es ja so, dass die Zuschauer eingereicht haben. Das heißt, ich habe nie ein Video von mir eingereicht, sondern die wurden immer nur von anderen eingereicht. Dann gab es eine Abstimmungsphase, wer wird nominiert. Da durfte ich als derjenige, der gesehen hat, okay, das ist mein Video. Durfte für mein Video gar nicht stimmen. Und in der Phase, wo ich dann tatsächlich nominiert war, durfte ich auch dann nicht nochmal voten. Das Einzige, was mir quasi übrig geblieben wäre, wäre zu sagen, okay, ich enthalte in meiner Kategorie die Stimme, damit auch jemand anderes den Preis dann nicht gewinnt. Was ich tatsächlich aber nicht gemacht habe. Nichtsdestotrotz, ist das, ne, ist, also auch wenn es auch intransparent für manche ausgesehen haben mag, ist das zumindest ein anderes Prozedere. Was war denn da der Nominierungsprozess? Also das ist halt auch so eine spannende Frage. Auch da ist das, was wir beim Videopreis immer kritisiert haben, ist quasi unklar, was überhaupt die Qualitätsmerkmale des Preises sind, wird nicht gesagt und es wird auch nicht gesagt, wo die herkommen. Mein Gefühl ist, da saßen 17 Leute in einem Raum, vielleicht nicht mal in einem Raum, weil sie alle nicht selber kennen. Genau, wen kennt er denn so? Und dann sind natürlich die eigenen Namen auch irgendwie gefallen, vielleicht auch nicht von sich selbst, sondern von dem, der gegenüber saß und meinte so, hey, du hast doch auch einen coolen Kanal, komm, ich schmeiß mal mit rein. Ich kenne diese Sally, weil die sitzt mir gegenüber. Und dann sind vielleicht sogar die selber nominiert waren, in dem Moment aus dem Raum rausgegangen und dann haben natürlich die anderen nicht die Hand gehoben und sagen so, ja, jetzt wo die Sally draußen ist, finden wir die scheiße. Sondern natürlich dann auch gesagt, ja komm, Sally kriegt auch einen Preis. Und am Ende haben sie festgestellt, ja shit, jetzt haben wir 6 Leute von 8 aus der Jury nominiert, aber haben anscheinend dann nicht gedacht, aber so lass doch vielleicht nochmal drüber nachdenken. Es ist halt Mittagspause, lass uns mal gehen. Gut. Wir haben ein Thema, was ich seit Wochen besprechen möchte, was uns auch immer wieder im Reddit vorgeschlagen wurde. Ich kriege jedes Mal das große Kotzen, wenn ich in die, in die YouTube-Trendseite klicke. Denn seit, gefühlt jetzt so seit dem Frühsommer, landen da verstärkt für mich stark rechtsorientierte Sprecher da drin in den YouTube-Trends. Die aber auch unerklärlicherweise in YouTube-Trends sind, weil die Videos nicht viele Views haben und die Abo-Zahlen relativ gering sind. Ja. Ne? Also als erstes ist mir aufgefallen, ein Typ namens Schrank, beziehungsweise Schrank TV. Das ist so ein bulliger Glatzkopf, der um die WM herum mit wirklich abstrusen Thesen um die Ecke gebogen ist. Bei dem ist mir dann relativ schnell aufgefallen, wenn man mal genau darauf achtet, also er versucht sich gewählt auszudrücken, aber wenn man mal genau darauf achtet, ist es wirklich Wahnsinn, wie viel Bullshit eigentlich da rumkommt. Ich finde das so erschreckend, dass man da genau darauf achten muss. Ja, weil er sich aber auch so geschwollen und verkünstelt und sehr verschachtelt ausdrückt. Und ich hatte dir mal einmal, das weiß ich noch, eine Sprachnachricht geschickt, ist von ein paar Wochen her, wo mir wirklich der Kragen geplatzt ist, da hatte ich mal genau drauf geachtet, er hat jetzt 6 Minuten geredet, was hat er eigentlich konkret gesagt? Und es war nichts. Das ist ja das Ding. Da kam nichts bei rum, er hatte irgendwelche Anschuldigungen, da war so ein bisschen rechter Scheiß noch mit drin, aber im Grunde kein Fakt, der belegt wurde. Ja. Und der Rest war geschwurbelter Bullshit. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Taktik. Die reden halt teilweise für 30 Minuten am Stück ungeschnitten und erzählen irgendwas und behaupten halt irgendwelche Sachen und sagen halt solche Sachen wie, das System Merkel wird in sich zusammenfallen. Genau. Er hatte bei der WM hatte er dann gesagt so, er hat ein Video gemacht, die deutsche Nationalmannschaft wird in der Vorrunde ausscheiden. Und als sie dann tatsächlich ausgeschieden waren, da ist seine große Stunde geschlagen, denn er hat dann berichtet, dass dass das Land, das innerlich so zerrissen ist, natürlich kann da die deutsche Mannschaft nur ausscheiden. Und jetzt wissen alle Bescheid, kauft mein Buch oder meine Bücher, denn dann, nur dann werdet ihr von all meinen Wahrheiten erfahren. Ich habe den Durchblick und in den Kommentaren darunter da lese ich Sachen wie Schrang, Mann, du, wenigstens einer, der den Mund aufmacht, das ist ja sowieso immer so ein Schlachtruf von solchen Leuten. Einer muss ja mal den Mund aufmachen. Ich bin es für euch. Und auch so ein bisschen auch diese Kampfesschrei. So, wir kämpfen zusammen. Ich mache es für euch. Und einer, der so eine richtig... Ich würde gerne über den Schrank vielleicht noch kurz was erzählen. Ich habe nämlich ein bisschen noch recherchiert, was er so macht. Er ist unter anderem Autor für Epoch Times und MM News, was so zwei der rechtesten Blogs sind, die es gibt. Ja. Und einfach nur also von Fake News so strotzen. Und der hat halt so geile, lustige Thesen, zum Beispiel über eine geheime jüdische Weltregierung, die irgendwie missbiebige Personen einfach mal gerne umbringt. Aber er hat zum Beispiel auch ein Buch rausgebracht, das heißt Die Souveränitätslüge. Und das ist quasi ein Reichsbürger-Manifest. Also da geht es halt vor allem darum, dass quasi Deutschland halt die Deutschland GmbH ist, also ohne jetzt Deutschland GmbH zu benutzen. Aber ich glaube, die Rothschilds fallen bei ihm auch immer genau, wieder. Genau, Rothschilds, Bilderberger, also weißt du, so diese Illuminati, genau. Also diese ganz ganzen Verschwörungstheorien, lustige Sachen, Kennedy, neue Weltordnung, weißt du, diese typischen Sachen. Dazu ist er auch noch mega esoterisch. Das geht ja auch aus irgendeinem Grund immer Hand in Hand, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ist irgendwie Buddhist. Und es gibt ein Zitat jetzt in seinem letzten Video, das habe ich mir gerade angeguckt, das fand ich mega lustig. Einfach, weil es so traurig ist. Da erzählt er, dass viele Leute, mit denen er Kontakt hat, die quasi seine Thesen anfangen zu glauben, dass die immer als Spinner bezeichnet werden, dass da Familien kaputt gehen, dass Leute Freunde verlieren. Und anstatt, dass er quasi in dem Moment realisiert, dass quasi die Leute halt einfach durchdrehen und Verschwörungstheorien anfangen durchzuplappern und dann die Leute sagen so, hey, hast du sie noch alle? Sieht er das in dem Moment als, er hat die Leute zum Erwachen gebracht, er hat sie befreit und alle anderen sind halt noch gefangen von den Systemmedien, von der GEZ und manipuliert von Angela Merkel. Und deswegen, er nennt das wirklich wie in der Matrix. Er ist quasi Morpheus, der Leute erwacht und die wachen auf und sehen, alle neben sich schlafen noch. Also so versteht er seine Welt. Er denkt wirklich, der hat sie wirklich, glaube ich, nicht alle. Also das kann er nicht sein. Du kannst ja nicht. Das ist wirklich, das Krasse ist, ich bin ja wirklich so, dass ich sagen würde auch, wenn du wirklich den Durchblick hast, beweise es mir. Sag mir eine Sache, faktenbasiert, am besten auch gleich mit Quellenangabe. Sag mir konkret, was ist das Problem? Auch ich möchte erwachen aus dieser Welt. Ich gucke keine Systemmedien, ich bilde mich praktisch. Benutz bitte nicht das Wort Systemmedien. Ja. Ich tue das nicht. Ich möchte mich gerne von ihm auf die Seite des Lichts herüberholen lassen. Aber ich gucke mir das dann an und denke mir, was zur Hölle, wie ist es möglich, so wenig zu sagen und dann aber so viel Kommentare darunter zu generieren, wo Leute sagen, du hast alles gesagt, Mann. Ja, endlich sagt's mal. Und ich dachte nur, was hat er gesagt? Er hat doch nichts gesagt. Er hat nur leere Worthülsen benutzt, aneinandergereiht. Und so, dass es so wirkte, als hätte er einen Satz. Es ist wie Donald Trump. Ich hatte mal ein Video vom Nerdwriter gesehen, wo der Nerdwriter auch mal seine Sätze auseinandergenommen hat und meinte, dass er Schlagworte benutzt, die in einem gewissen Abstand aneinander reiht, dazwischen Füllwörter setzt, die keinen Sinn ergeben und auch die Zusammenhänge keinen Sinn ergeben. Ja. Aber sobald dein Unterbewusstsein alle 25 Sekunden getriggert wird durch so ein Schlagwort, denkst du, der Mann hat irgendwie recht. All das, was er da sagt, spricht mich gerade voll an. Und das ist das Ding. So, also ich kann mir nicht erklären, wie so viele Dumme, weil der hat zum Beispiel, ich glaube, 40.000 Abonnenten. 80.000 Abonnenten. 80.000 Abonnenten. Der lebt davon, dass Leute ihm Geld spenden, weil er ja angeblich sozusagen so arm dran ist, weil die Regierung ihn verfolgt oder keine Ahnung was, verkauft er seine Bücher, das sind teilweise Bestseller, die auf Amazon mehrere fünf Sterne Bewertungen und so weiter. Also ich bin ja dann jemand, der sagen würde, ich finde es eigentlich schwach zu sagen, die anderen sind doof, nur weil sie eine andere Meinung haben. Ja. Aber wenn man jemandem folgt. Aber es ist halt keine Meinung. Wenn man jemandem folgt, der gar keine Meinung hat, beziehungsweise keine begründbare Meinung, sondern einfach nur Phrasen reindrischt. Ja, das ist ja diese ganz große Gefahr. Das finde ich auch bei Esoterik und all diesen anderen Themen so spannend. Kannst du eigentlich Religion auch vorwerfen? Wenn du quasi sagst, ich habe ja eine Quelle und meine Quelle ist dieses Buch. Ja. Und was steht, wer hat das geschrieben? Ich. Ja, dieser Typ. Und was sind seine Quellen? Ja, der hat das einfach gewusst. Ja. Da ist auch eine Quelle drin von einem anderen Buch. Ah, okay, was ist das Buch? Ja, wer hat das geschrieben? Ja, ich. Also, das ist halt du siehst halt teilweise, wie Leute dann Epoch Times zitieren, die MM News zitiert, die ihn zitiert, die sich wieder, also das dreht für sich die alles er im Kreis. Selbst, für die er selbst geschrieben hat. Ja, es ist wirklich einfach so skurril und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Kandidaten. Genau, weil über den wir nämlich eigentlich reden wollten. Ja. Tim Kellner ist nämlich der andere Bube, der uns immer wieder auf YouTube auch entgegengeworfen wurde, mit demselben Ding. Also du machst seine Videos auf, sie heißen auch schon so Merkel, Merkel, Merkel, alle Scheiße, Systemmedien. Flüchtlinge. Genau, Flüchtlinge raus oder das Land wird überspült. Tot. Und hast du nicht gesehen. Und er ist Polizist AD, was immer das auch heißen soll. Wir sehen ihn also außer Dienst. Außer Dienst. Wir verfolgen ihn jetzt seit Monaten, haben eigentlich die ganze Zeit immer nur über seine Inhalte geredet. Und ich habe mir heute zum ersten Mal die Mühe gemacht, mal zu recherchieren, warum ist der Typ mit Mitte 40 eigentlich kein Polizist mehr? Ja. Ist ja komisch, weil du bist ja verbeamtet. Und habe dann was mega Lustiges gefunden, was halt echt einfach mega traurig ist. Lass ganz kurz noch nur sagen, so. Also er ist für mich auch so dieser Prototyp, über den wir gerade sprachen. Also er sieht halt auch wirklich aus wie so ein Biker, der könnte aus Doc der Kopfgeldjäger. Ist er tatsächlich, ja. Genau, und hat auch eine super eloquente Aussprache, weiß ganz genau, wie er Dinge zu sagen hat, ist anders wie Schrang nicht so jemand, der wahllos Sätze aneinander reiht, die am Ende keinen Sinn ergeben, sondern das sind schon wohl überlegte Formulierungen, aber sie sind halt auch größtenteils eben Merkel-Bashing. Das letzte Video, was ich jetzt gesehen hatte, war eins, wo er sagte, die Überschrift lautete, Merkel ist schwer krank. Danach dachte ich erst so, okay, das ist dieses typische Ding, was ja schon bei Hillary Clinton angeführt wurde, dass die eigentlich ja schwer krank sein soll. Vielleicht will er das jetzt drehen. Er behauptet, er hat Beweise. Dann sie hat irgendwie eine Volksansage, ein Interview auf dem Kanal des Bundestags veröffentlicht. Mhm. Und das nimmt er auseinander, indem er zu jedem Satz, den sie sagt, seinen eigenen Senf dazu gibt. Mhm. Ja, Frau Merkel, wie wollen Sie das denn schaffen, wenn Sie hier alle 5 Minuten neue Einwanderer rein, die uns das Land wegnehmen? Also das ist im Grunde der Durchsatz. Ja. Und das ist so der Content auf seinem Kanal. Da sitzt dieser bullige Typ in ausgewählter Sprache, wie er das Land zersetzt und antidemokratischen Kram von sich. Soll ich mal ein paar Sachen vorlesen, die ich so gefunden habe? Genau, denn du hast heute herausgefunden, der Typ ist offensichtlich hat so ganz anderen. Ich lese erstmal ein paar seiner Zitate vor, damit wir das mal unterfüttern können. Zum Beispiel von Facebook: Ich höre nur noch, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dass wir weitere Führungskräfte brauchen und dass das alles gut so und erforderlich wäre. Ich möchte mal eins festhalten. Ich wurde bisher noch nie gefragt, ob ich das alles überhaupt möchte. Ich denke auch, dass wir keine sogenannten Fachkräfte brauchen, sondern diese selbst ausbilden können. Und wie das bisher mit diesen sogenannten Fachkräften funktioniert, braucht mir niemand zu erklären. Wer sich zu diesem Land und zu diesem Rechtsstaat bekennt, ebenfalls für die eigenen steht, der ist von mir herzlich eingeladen. Das Geile ist, ich habe das rausgesondert, weil also zum einen finde ich es mega lustig, dass er sagt, mich hat aber keiner gefragt, weil er irgendwie denkt, seine Meinung ist die von allen anderen, keine Ahnung. Ja, aber das ist dieser Grundgedanke von ganz vielen, diese ganz vielen Merkel-Hassern. Sie sagen, ich habe sie nicht gewählt. Ich wurde aber auch persönlich nicht gefragt, wie kann das denn rechtens sein in so einem demokratischen Staat, dass ich einfach, als ich der Tim Kellner, werde übergangen. Niemand ist zu meiner Tür gekommen, hat gesagt, Tim, wie sieht's denn eigentlich aus? Wir wollen nächste Woche die Autobahn verlegen. Ist das d'accord mit dir gerade so? Oder ich glaube, ganz viele Leute haben das Verständnis von Demokratie irgendwie noch nicht so ganz. Aber das, was ich so spannend fand, ist dieses Rechtsstaat, weil ein, zwei Posts später kam der Fall Sami A, der ausgewiesen wurde nach Tunesien. Bei Özil hat er ja auch das Maul. Genau, nee, aber da war es halt ganz geil, weil da hat ja tatsächlich jetzt ein Gericht entschieden, dass das nicht dem deutschen Rechtsstaat entspricht, quasi. Egal, ob Bodyguard von Saddam Dings hier, Osama bin Laden, egal, ist halt nicht rechtens. So, das Rechtsstaat, das Gericht hat da die höchste Meinung. Hast du mitbekommen, dass Julian Reichelt, der Bild-Chefredakteur, da auch einen Kommentar zu gepostet hat, wo er fordert, dass das Grundgesetz so umgeschrieben wird, dass man trotz solcher drohenden Strafen einfach jeden abschiebt, der die Demokratie dieses Landes zersetzen will, wie das ja Sami A. Täte? Wahnsinn, also da sitzen vermeintlich Rechtsradikale, aber die Bild... Ja, Julian Reichelt ist ganz schlimm. Die Bild hat ja nur noch so einen Kurs, das ist ja richtig krass, an der Spitze der auflagenstärksten Zeitung des Landes. Ja, absolut. Und das Ding ist, was ich so lustig fand, ist, dass er halt auf der einen Seite sagt, so ein Rechtsstaat, und auf der nächsten sagt er so, was ist das für ein Rechtsstaat? Natürlich ist das, aber das ist ja völliges falsches Verständnis vom Recht, das Recht sollte das sein, was die Bürger denken. Und dann denkst du so, hä? Das ist nicht... Wie ist der Polizist geworden? So, bedeutet das, genau. er kommt irgendwo hin und sagt so, ich entscheide, das Recht ist, dass Prostituierte nur noch für mich arbeiten. Das fand ich genauso gut, du bist ein Polizist. So, dann zum Beispiel hier Zitat, die Staatsmedien versuchen natürlich anhand geschönter Bilder und angeblich repräsentativen Umfragen noch den Schein zu wahren, aber dieses Lügengerüst wird auch nach und nach einschürzen. Also, der glaubt tatsächlich, dass die AfD in Deutschland die Mehrheit hat, aber die Systemmedien anhand von gefakten Umfragen es so aussehen lassen, als hätten die nur 16%. dann, das fand ich auch sehr schön. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal mit Claudia Roth und Stefan Weil, das Grüne und SPD, einer Meinung sein würde. Beide haben nämlich der Ansicht, dass Deutschland ein Rassismusproblem habe. Dem stimme ich nämlich voll und ganz zu. Ja, Deutschland hat ein Rassismusproblem, und zwar ein gravierendes. Der Rassismus, der täglich auf unseren Straßen und öffentlichen Plätzen verständet, bei dem deutsche Frauen beleidigt, angegrapscht und gar vergewaltigt werden. Der Rassismus, der sich so gestaltet, dass sogenannte Flüchtlinge, immer in Anführungszeichen, weil es sind ja keine Flüchtlinge, muss man dazu, also sagt er, ne? Oder Asylanten generell Leistungen in Anspruch nehmen, die den meisten Deutschen schlichtweg verwehrt bleiben. Aus zufälliger Quelle habe ich erfahren, dass in einer, das finde ich so gut, zuverlässiger Quelle habe ich erfahren, dass in einer Notfallambulanz in Nordrhein-Westfalen generell alle sogenannten Flüchtlinge, wieder in Anführungszeichen, oder Asylanten, die zuvor einem behandelnden Arzt eine Taxi-Berechtigungsschein ausgestellt bekommen haben, diesen auch von einer bestimmten Krankenkasse bezahlt bekommen haben. Wohingegen bei deutschen Patienten mindestens ein Pflegekarte 2 vorliegen muss, damit eine Taxifahrt bezahlt wird. Ich weiß nicht, ob das stimmt, und habe deswegen einen Brief an den Vorstand der Krankenkasse geschrieben. Ich bin gespannt auf die Antwort. Also, du hast von einem Fall gehört, wo in Nordrhein-Westfalen einem Typen ein Taxi bezahlt wurde. Und das würde, das stimmt aber gar nicht. Und das musst du erstmal klären. Und, aber du vor postest trotzdem schon mal. Ich meine auch, dass das Grundverständnis, das Verständnis oder die Definitionsbegriffserklärung von Rassismus ist auch völlig missverstanden, zu glauben, da ist irgendjemand gekommen und hat eine deutsche Frau angegrapscht und das wäre direkt Rassismus? Nein. Warum ist das Rassismus? Pass auf, er sagt, das Problem von Rassismus ist, dass Deutsche in Deutschland benachteiligt werden, weil ja all diese Flüchtlinge so sind. Aber dann sind also doch die Deutschen rassistisch gegen sich selbst. Nein. Weil die aber was das Lustige ist, er ist in dem Moment rassistisch Flüchtlingen gegenüber. Darüber brauchen wir nicht reden. Ich versuche nur gerade seinen Gedankengang. Denn wenn wir benachteiligt werden, dann ja von uns selbst, von denen die Deutschen machen. Hör auf, das zu hinterfragen. Muss aufhören. Mein Kopf explodiert. Ich schaffe das nicht. Okay. Was ich krass finde, sind die Kommentare. Unter anderem, schön, dass es noch Menschen wie Tim gibt, die sich für die Schwachen und Hilflosen und von der Gesellschaft Vergessenen einsetzen. Oh Gott, meine Fresse, Alter, das ist also unfassbar. Also, die denken wirklich, ertrinkende Menschen im Mittelmeer ist ja egal, aber in Deutschland kriegt die Person mit Pflegestufe 2 erst den Taxigutschein, das ist nicht okay. Ich finde das so krass. Die hilfeleidenden Menschen. Also, das Ding ist, er sagt selber auch von sich, er wäre nicht links und nicht rechts, postet aber die ganze Zeit, dass er die AfD geil findet und dass er hofft, dass die gewinnen. Also, das ist für mich relativ politisch eingeordnet. Wir haben ja aufgedröselt, die Frage zum Beispiel, warum er kein Polizist mehr ist. Genau, die Antwort finde ich sehr spannend. Das ist halt krass, weil ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, warum ist dieser Rechtsstaatsbürger, der ja angeblich dem Rechtsstaat so sehr folgt und verbunden ist, denn kein Polizist mehr und gerade auch vor allem kein Beamter. Da muss doch irgendwie was passiert sein, weil gerade mit den Vorstellungen, die er hat, wäre es auch wahrscheinlich sehr in seinem Interesse, Polizist zu sein. Ja. So, was ist passiert? Tim K., darunter findet man auch ganz viele Einträge noch, saß 7 Monate lang im Gefängnis. Aha. Und angeblich, sagt er selber, soll er laut der Polizei seine eigene Mutter prostituiert haben. Aber jetzt, U-Haft. Er setzt sich auf jeden Fall für die Schwachen ein. Er saß 7 Monate in U-Haft. Pass auf, was waren die Anklagen? Erpresserischer Menschenraub, schwerer Raub, Raub, versuchte schwere räubische Erpressung, gefährliche Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Nötigung, Zuhälterei, illegaler Waffenbesitz, Drogenhandel und Geheimnisverrat. Also das ist ja alles dabei. Er ist tatsächlich dafür nicht verurteilt worden, außer für Körperverletzung und angeblich auch Freiheitsberaubung. Er sagt selber nur Körperverletzung. Ich habe online aber gefunden in Artikeln, dass es auch Freiheitsberaubung gewesen sein soll angeblich. Und das zu irgendwie 9 Monaten Untersuchungshaft. Also der ist als Polizist verurteilt worden für eine Straftat. Dazu habe ich auch noch gelesen, auch jetzt gerade nicht fundiert, weil man muss sagen, das ist zu dem Thema gibt es natürlich relativ viele Quellen. Aber hier schon mal an alle Zuhörer, dieser Mann sitzt gerade in den YouTube-Trends immer wieder in den oberen Plätzen da, sehr selbstgefällig auf seinem Stuhl und erklärt den Deutschen, was an unserem Rechtsstaat alles falsch läuft. Einer, der gefühlt für jede Straftat, die es so gibt, einmal jetzt da offensichtlich zumindest angeklagt wurde. Es gibt auch noch eine andere Sache, die ich gelesen habe. Wie gesagt, es ist halt super schwierig, sich über jemanden aufzuregen, dass er keine Quellen benutzt, während wir auch keine Quellen benutzen. Aber es ist halt eine Privatperson, da findest halt außer dem einen oder anderen Bildartikel halt wenig fundierte aber Quellen. Aber es gibt tatsächlich Bildartikel, das muss gibt, man dazu sagen. Es gibt sagen. Artikel in der Bild-Zeitung, die ich aber halt wiederum nicht für die beste Quelle halte. Aber unter anderem zum Beispiel soll er Kontakte zu den Hells Angels gehabt haben, weil was nämlich noch bei ihm der Fall ist, er ist Teil einer Motorradgang. Die unter anderem. Das ist aber belegbar, denn. Das ist belegbar. Brothers MC heißen die, war er früher Mitglied, die unter anderem schon mal in gewissen Städten Verbote erteilt bekommen haben, weil sie angeblich gewaltsuchende Hooligans sind. Und auf jeden Fall, diese Gruppe hat ihn wiederum inzwischen rausgeschmissen, weil, und jetzt ist hier das Zitat von dieser Gruppe, angeblich rettet er gerne arme Prostituierte aus den Fängen der skrupellosen Bordelle, um sie dann wiederum für sich selbst arbeiten zu lassen, auf privater Ebene und gemütlichen Abinente. Er bezeichnet sie selbst als Sugar Daddy. Dazu wird natürlich nicht mit Whisky gereizt, Kokain davor und Marihuana-Joint danach. Also das behauptet seine Ex. Sprich, seine ehemaligen Biker Buddies, er würde Prostituierte für sich selbst arbeiten lassen, Drogen nehmen. Das Geile ist, dass sie dazu aber schreiben, das ist nicht der Grund, warum wir uns in jeglicher Form zu ihm distanzieren. Das ist bei denen nämlich völlig normal. Das ist egal. Anscheinend, keine Ahnung. Aber rechtspopulistisches Gedankengut ist trotzdem, nichtsdestotrotz war er ein Bruder und ein Bruder wird Respekt gezollt. Also sie sagen, egal, der Typ, angeblich hat der Prostituierte selber beschäftigt, hat die ganze Zeit gekokst und war auch noch rechtsextrem. Aber das ist für uns kein Problem. Chillt mal. Nein, was hat er gemacht? Tim K. hat mit einem sogenannten Ponzi-Scheme versucht, seine Brüder über den Tisch zu ziehen, indem er ihnen sogenannte Geschäftsmodelle vorgestellt hat und sie zur Investition motiviert hat. Die haben ihn rausgeschmissen, weil er Bernie Madoff geworden ist. Das ist krass, dass er offensichtlich seine eigenen Leute abziehen wollte dann. So gut. Also es wird ihm zumindest vorgeworfen, keine Ahnung. Ne? Das ist natürlich auch wieder Biker, die anscheinend kein Problem mit Rechtsextremismus und Drogen haben. Also weiß was ich. Auf jeden Fall hat er dann das Chapter, von dem er irgendwie, mit dem er drin war, das hat er irgendwie, gibt es jetzt einen Spin-off, jetzt haben die 9, die heißt irgendwie Salt City MC oder sowas, das ist jetzt seine neue Motorradgang. Mit denen machen die so geile Aktionen, dass sie irgendwie vor einem Kaufland in seiner Stadt sich positionieren und sagen, hier beschützen wir alle, damit die Flüchtlinge nicht reinkommen und den Kaufland kaputt machen. Wozu dann Kaufland sagte, was redet ihr? Der hat noch nie jemand den Kaufland kaputt gemacht. Der sagt, ja, das ist eine Lüge von der Stadt und von Kaufland zusammen, die da das verbergen. Also ganz stranger Shit. Auf jeden Fall, das ist dieser Typ, der uns da erzählt. Das Geilste kommt noch. Das Geilste finde ich, dass er sich die ganze Zeit in seinen Posts darüber aufregt, wie diese Flüchtlinge dem Staat auf der Tasche liegen und Geld aus der Tasche ziehen, für die sie keine Leistung bekommen. Während er immer noch sein Gehalt bezieht als Beamter zu 50%, weil sie ihn wohl nicht rausgeschmissen bekommen, weil dieses Verfahren beim Amtsgericht, dass er quasi nicht mehr Beamter ist, sich wohl seit Jahren hinzieht. Also der Typ kriegt immer noch sein Gehalt als Polizist. Der Steuerbezahler bezahlt halt immer noch fleißig. Wir bezahlen dafür, dass ein krimineller Ex-Polizist weiterhin Geld vermeintlich bekommt. Vermeintlich krimineller. Ja, wieso wurde er verurteilt? Ach so, er wurde verurteilt. Er wurde verurteilt für Körperverletzung. Ja, sehr gut. Das ist Tim Kellner, das war unsere kurze Biografie. Falls ihr das nächste Mal ein Video von ihm seht, also ich meine, generell sollte man bei solchen Sachen immer genau sehen, schon die meisten benutzen ja sehr, sehr aussagekräftige Schlagworte in den Kommentaren, beziehungsweise oben im Titel. Ich finde es wahnsinnig schade daran, dass die immer größer werden, dass das immer mehr in den YouTube-Trends landet und auch, dass von Seiten YouTube da keiner sagt so, möglicherweise ist das vielleicht nicht der Content, den wir den jungen Leuten, die da auf der Seite herum eiern, anbieten sollten. Also Es ist halt schwierig bei so einem Videoportal, ich verstehe das schon, ne? Da sind ja nicht nur junge Leute, die in die Trends gucken, aber wenn du dann auf Platz 1 Dagis Hochzeit und auf Platz 2 Merkel macht uns alle krank hast, ja. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Mischung sein soll. Ja, vor allem gucken das gucken Kinder, das gucken junge Leute und da klicken natürlich vor allem Leute drauf, die sowieso, und das ist ja dieses Gefährliche, was ja auch schon ganz oft kritisiert wurde, dass du gerade von YouTube, aber generell von Algorithmen ja in diesen Strudel reingezogen wirst. Du klickst da einmal drauf und plötzlich ist deine Startseite voll dann voll auch von Schrank.tv und dem Kellner, weil du einmal draufgeklickt hast und dann guckst du, siehst du das deine ganze Filterblase. Das haben wir ja beide schon gesagt. Ich hatte neulich gemeint, so weil wir das einmal geguckt haben, habe ich in den nächsten Wochen jedes neue Video von Tim Kellner und Schrank.tv angezeigt bekommen und habe jedes Mal gedacht, so, Alter, ich will diese Scheiße nicht mehr sehen, nimm die weg. Ja, und das Ding ist, das ist ja das Schlimme, das ist ja ähnlich wie bei Alex Jones, wenn du jetzt sagst, warte mal, das ist aber nicht konform mit den Richtlinien, dann ist es sofort das Zensur, siehst du, YouTube sind die Systemmedien. Ja. Also allein die Kritik daran ist ja dann angeblich schon, dass man, dass sie ja die Wahrheit sagen und es ist so schlimm, weil man fühlt sich, finde ich, so machtlos gegenüber diesem Gefühl, dass das immer mehr an Popularität gewinnt, einfach völlig batshit crazy zu sein. Ja. Also Fakten zählen nicht mehr, alles ist plötzlich eine Verschwörung. Und das ist, ich habe das neulich gesehen bei einem Video, ich weiß gar nicht mehr, wo habe ich das gesehen. Da hat jemand auf jeden Fall kritisiert, dass irgendein Kanal Mr. Disillusion, wie heißt er denn? Dieser Kanal, der immer Special Effects Keine Ahnung, tut mir leid. Super. Es gibt so einen Kanal, das ist so ein Typ, der hat so silbernes Make-up immer unter dem Captain Disillusion heißt er, glaube ich. Ganz toller Kanal, der quasi virale Videos und so VFX-Szenen runterbricht, um zu zeigen, dass Sachen wie sie gefaked wurden zum Beispiel. Also der kennt sich halt super aus mit VFX und zeigt das super geil. Geiler Kanal. Auf jeden Fall hat er jetzt neulich ein Video auseinandergenommen. Da ging es um einfach so ein virales Video von so einer Uni, wo ein Typ quasi so getan hat, als gäbe es so eine Treppe, die, wie heißt denn das, dieses Phänomen, dass du Escher Staircase, dass du quasi dass du quasi die Treppe hochläufst und du kommst unten wieder hoch, genau. Oder unmögliche also wie bei Inception hatten wir das ja auch. Das hat er halt quasi gefaked und dann bis heute kommen da wohl Pilger hin und wollen diese Treppe sehen, weil die glauben, das ist echt und glauben, es wäre eine Verschwörung, dass sie versteckt wird. Und dieser Typ hat mit diesem Video irgendwas gezeigt, was halt sonst eben keiner glaubt. Und er deckt das halt auf, wie Bullshit das alles ist. Und am Ende macht er dann ein Statement, das fand ich ganz, ganz toll, wo er sagt, in einer Welt, wo Leute anfangen sozusagen allem zu zweifeln, sowas noch zu machen, ist halt echt gefährlich, weil Leute plötzlich denken, ja, warte mal, diese Treppe gibt's ja wirklich, was wird sonst noch von mir verborgen? Und dann denkst du plötzlich, ja, warte mal, aber Chemtrails? Aber warte mal, Illuminaten? 9/11. Aber warte mal, Angela Merkel ist in Wirklichkeit ein Excel-Mensch aus der Hohlerde, der von Juden kontrolliert wird. Also, ne? Und das habe ich mir gar nicht ausgedacht. Das sind tatsächliche Statements, die manche Leute machen. Also, das ist, ich fühle mich da einfach so hilflos, weil ich das Gefühl habe, selbst wenn ich jetzt einen Podcast zu mache oder selbst wenn ich ein Video zu mache, erreiche ich die Leute nicht. Leute. Und selbst wenn ich sie erreiche, kriege ich sofort in den Kommentaren, aber du bist doch bei Funk und du kriegst von Angela Merkel Geld und du hast Angela Merkel schon mal interviewt, also bist du der Teufel? Das ist das Abstruse, was ich vorhin meinte, ist dieses, du bringst Argumente, du versuchst sie, und ich will nicht immer sagen, dass alles gleich faktenbasiert ist. Manchmal ist es auch einfach eine Meinung, aber du kannst sie irgendwie formulieren und sie kommt irgendwo her. Entweder aus dem Herzen oder aus der Erfahrung auch einfach. Ne? Es reicht ja auch einfach zu sagen, hey, guck mal, das, was hier gerade im Land passiert, ist schon einmal in Deutschland vorgefallen. Ja. Wir haben also vergleichbar auch Erfahrungen, wo wir sagen können, da können wir einfach die Messlatte anlegen. Wenn du dann auf der anderen Seite jemanden hast, wie eben diesen Schrank, der argumentiert auf eine Art und Weise, wo ich mich nach jedem Satz frage, warte mal, wo ist jetzt eigentlich der Punkt, wo ist das Argument und was will er eigentlich sagen, außer Schlagwörter durch den Raum zu werfen, und dieselben Leute, die dein Zeug auseinandernehmen und sagen, ja, du bist doch gekauft, du bist doch da, sagen, geil, einer sagt's mal, da geht es eben nicht mehr darum. Da geht es nicht mehr um Wahrheiten, da geht es nicht mehr um tatsächliche Diskussionsführung, es geht nur noch darum, Recht zu haben, es geht nur noch darum, vielleicht auch einfach zu zerstören, einfach auch den eigenen Frust, der, woher auch immer er kommt, du fühlst dich benachteiligt, du bist eben kein Millionär oder was auch immer. sondern hast im Leben vielleicht eine falsche Abbiegung genommen, eine Abzweigung genommen oder bist doch einfach nicht der Hellste. Ne? Also manchmal ist es einfach so, dass die, wenn du in gewissen sozialen Umfeldern, hier in Berlin ist es zum Beispiel Marzahn, Hellersdorf, so, das ist so die Ecke, wenn du da aufwachst, dann bist du einfach auch in so einem Milieu und aus diesen Milieus herauszukommen, ist schon mal gar nicht so einfach. Mhm. Und wenn du darin dann weiter groß wirst, dann einfach deine Fliesenlegerausbildung machst, dann die mittendrin abbrichst oder was auch immer und dich dann am Ende irgendwo wiederfindest, wo du dich benachteiligt fühlst, dann ist jedes Argument, was dir irgendwo mal geliefert wird, völlig egal, weil aus dieser Frustrationsspirale kommst du nicht mehr raus. Und da hilft es dir auch nicht, wenn jemand sagt, naja, wisst ihr, damals 1945 oder 1943 war das ja auch schon mal nicht so gut. Du willst halt einfach nur, dass irgendwie jemand auf den Sack bekommt, weil dir es schlecht geht. So. Und deswegen ist es so unnötig zu glauben, oder was heißt unnötig, aber deswegen ist es eigentlich fast vergebene Lebensmühe zu glauben, man könnte mit solchen Leuten argumentieren. Ich habe dir das ja neulich schon mal gesagt, da hatten wir weiter darüber diskutiert, ob es Sinn macht, mit gewissen Leuten im Internet zu diskutieren. Du bist ja ein sehr diskussionsfreudiger Mensch. Sobald ich aber den Eindruck habe, diese Person ist an einer Diskussion nicht interessiert, ja, sondern nur daran, mir einzuhämmern, dass sein Bild richtig ist, ist für mich kein Gespräch mehr notwendig. In der realen Welt kann ich mich umdrehen und gehen. Im Internet muss ich mich volltexten lassen oder ich block diese Leute. Ja, aber meine Angst ist halt, dass immer mehr durch dieses fehlenden Dialog mit anderen Meinungen reingezogen werden in dieses Weltbild, das halt alle so denken. Also dieser Tim Kellner scheint wirklich davon überzeugt zu sein, dass die Mehrheit des Landes sein Weltbild teilt und einfach nur irgendwelche Systemmedien die kranke Angela Merkel es so hinmanipulieren, dass es so aussieht, als wäre die nicht so. Ich finde, deswegen hat jeder, und das haben wir hier schon häufig gesagt, jeder, der die Möglichkeit hat, und das sind nicht nur Leute mit Reichweite, sondern auch Leute, die den Mund aufmachen können und wollen. Ich weiß, dass das nicht jeder kann, nicht jeder traut sich. Es gibt Menschen, die zu introvertiert sind oder sich nicht trauen, eine Meinung auch auszuformulieren, weil sie vielleicht das Gefühl haben, ist meine Meinung die richtige. Aber ich finde, so zwei Leute, wie wir es sind, da ist es dann einfach auch richtig zu, also ich finde zum Beispiel gut, dass wir diesen Podcast gestartet haben. Vielleicht erreichen wir diese Leute nicht unbedingt, wo man sagen könnte, vielleicht kann man da noch was retten oder so. Aber immerhin sind hier mittlerweile 70.000 Zuhörer, die sich das anhören, vielleicht dann wiederum mit anderen Leuten selber darüber sich Gedanken machen und ins Gespräch kommen. Und da ist ja schon ein Anstoß von unserer Seite passiert. Deswegen finde ich es immer wichtig, wenn du eine Stimme hast, nutz die. Ich finde es viel schlimmer, wenn du auf Instagram stattdessen deine Reichweite nur nutzt, um dich beim Urlaub zu filmen. Gibt es andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ja, also schreibt uns doch mal, vielleicht habt ihr ja auch noch Lösungsvorschläge und alles sprengen. So weiter. Bitte nicht. Alles sprengen. Ja. Danke fürs Zuhören wieder. Wir sind am Ende dieser Folge. Gibt es noch irgendwas zu sagen, Robin? Ich weiß es gar nicht. Nö. Wir sind durch mit den Themen. Wir hätten noch Drachenlord, Schanzenfest, aber dazu möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich deswegen auch nicht. Beenden wir das Thema Drachenlord Stelle. Ist vielleicht mal eins, was wir an einer anderen Stelle mal nochmal aufrollen. Ja. Aber eigentlich ist das so durchgekaut, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich habe noch einen Fun-Fact fürs Ende. Bitte, einfach nur, um in diesem Rechtsding nochmal einen zu machen. Letzte Woche ging nochmal ein Ding viral. Und zwar einer der, oder ich glaube sogar der Gründer, Mitgründer von Unite the Right. Das waren die, die unter anderem diese Rallye in Charlottesville mitorganisiert haben, wo ja diese eine Frau gestorben ist in einer Autoattacke von einem Rechtsextremen. Der hat neulich gestreamt, wieder seine Propaganda. Und dann stellt er sich raus, sein Vater kommt rein und haut ihm aufs Maul. Hör auf mit diesem Rechtsextremismus in meinem Zimmer, du bist in meinem Zimmer. Hör auf damit. Stellt sich raus, der Typ wohnt bei seinen Eltern und seine Eltern finden das, was er macht, gar nicht gut. Also es ist halt einfach, das unterstreicht halt manchmal, auch wenn das falsch ist, das allen in die Schuhe zu schieben, aber es unterstreicht so ein bisschen dieses, der Typ ist halt echt ein Loser und muss das irgendwie projizieren und projiziert das halt auf irgendwelche Minderheiten. Wir möchten der Vollständigkeit halber sagen, es gibt auch linke Loser. Es gibt Loser überall, aber es war in dem Moment war es einfach super lustig. Das war süßig. Gut. Hör auf mit dem Rechtsradikalismus in meiner Wohnung. Du wohnst in meinem Dach, solange darfst du nicht Nazi werden. Das ist ein schönes Schlusswort.